Dankeschön. So, jetzt mal weg von dem Psychokram. Na, jetzt wird gefeiert, ey. Punkrock Spirit und so. Ja, genau. Volle Kanne, volle Bratze Pogo. Dankeschön.